Klasse sitzt bereits und wenn du beide Sonne kommt, verzieht eine Dame ohne Herrn erkennt mich gleich, sie meint rapid to the beat. Sofort überprüf ich nüchtern, keine Spur von schüchtern, ob der Nageljacke farblich passt. Wäre mir bewusst, wie es nun weitergeht, ich hätte andere Pläne wohl gefasst oder auch nicht. Auf Stopp Retour, wo ist mein Fräuschen nur? Oh, auf Stopp Moment, der letzte Engel rennt. Das ist kein Wunder, weil Maschine brennt. Captain Luft verdrust, charmant im Überfluss, was ihm der Steward sagt, er freut ihn nicht. Doch er vermeidet Stress, daher die Stewardess seine starke Hand ergreift und spricht. Ich sehe ganz genau, noch ist der Himmel blau, wer weiß, wie lange dieser Segen hält. Den Schaden hat nur der, der ohne Fallschirm da 1000 Meter in die Tiefe fällt, ja. Auf Stopp Retour, wo ist mein Fallschirm nur? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Auf Stopp Moment, der letzte Engel rennt. Das ist kein Wunder, weil Maschine brennt. Moment.